Goethe-Zertifikat A2, Modelltest 3. Hören, Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Hallo John, was möchtest du trinken? Einen Kaffee oder möchtest du einen Apfelsaft? Ich mag Kaffee, aber ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Ich weiß nicht. Oder ein Bier? Nein, dann lieber einen Apfelsaft. Ein Bier vielleicht später. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Sag mal, wir wollen doch am Sonntag eine Radtour machen. Weißt du, wie das Wetter wird? Im Wetterbericht haben sie gesagt, dass die Sonne scheint, es aber auch immer wieder Wolken gibt. Es regnet nicht, das ist wichtig. Wolken finde ich auch nicht so schlimm. Dann ist es nicht so heiß. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Herr Baumann, wie kommen Sie zur Arbeit? Früher bin ich immer mit dem Auto gefahren. Aber heute mache ich das nicht mehr. Zu viel Verkehr, zu viel Stress. Ich möchte eigentlich mein Fahrrad nehmen, aber der Weg ist zu weit. Also nehme ich den Bus. Der ist zwar teurer als das Fahrrad, aber bequemer. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Frau Schneider, Ihr Mietvertrag ist fertig. Super. Wann kann ich in die neue Wohnung? Ich habe schon Möbel bestellt. Sofort. Könnten Sie aber noch einmal bei mir vorbeikommen? Auf dem Vertrag fehlt noch Ihre Unterschrift. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Herr Paulsen, danke, dass Sie vorbeigekommen sind und die Heizung repariert haben. Jetzt ist die Wohnung wieder warm und die Fenster schließen auch wieder sehr gut. Schön. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, der Aufzug funktioniert immer noch nicht. Ende hören, Teil 3.